Wozu sind Königreiche gut? Ägypten war ein wirklich riesiges Königreich. Es erstreckte sich entlang des Nilflusses, an dessen Ufern hunderte Dörfer und Dutzende Städte errichtet wurden. Mindestens 1 Million Menschen lebten in Ägypten, darüber hinaus jede Menge Rinder, Schweine, Enten und Krokodile. Und über sie alle herrschte der mächtige Pharao. Aber warum schufen die Menschen überhaupt so riesige Königreiche? Hätten sie nicht lieber weiter in ihren kleinen, unabhängigen Dörfern und Städten leben sollen, ohne einen König, der sie herumkommandiert? Nun, große Königreiche waren praktisch, denn sie konnten Dinge organisieren, die ein Dorf oder eine Stadt alleine nicht hinbekam. Nehmen wir zum Beispiel die vielen kleinen Siedlungen entlang des Nils, die schon lange vor dem ägyptischen Pharaonenreich existierten. Sie alle waren abhängig von dem Fluss. Er lieferte den Menschen, den Rindern und den Weizenfeldern Wasser. Aber der Nil war ein unzuverlässiger Freund. Er konnte sich jederzeit in einen Todfeind verwandeln. Wenn es zu viel regnete, überflutete der Strom die Häuser und Felder, tötete Menschen, Tiere und Pflanzen. Wenn es zu wenig regnete, führte der Fluss kaum Wasser. Der Weizen vertrocknete und die Menschen und Rinder mussten hungern. Deshalb beobachteten die Menschen den Nil voller Sorge. Sie wussten nie genau, wie er sich verhalten würde. Die Leute hätten gern Deiche, Kanäle und Auffangbecken gebaut, um die Fluten zu stoppen und Wasser für Dürrejahre zu speichern. Aber die meisten Dörfer und Städte waren zu klein. Sie hatten nicht genug Arbeiter für so große Bauprojekte. Einige der Häuptlinge und Priester schlugen vor, dass die Siedlungen zusammenarbeiten sollten. Aber die Menschen vertrauten einander nicht genug. Alle waren ganz scharf darauf, Hilfe für das eigene Dorf zu bekommen, aber kaum einer war bereit, anderen Dörfern zu helfen. Also passierte nichts, und alle litten weiterhin unter den Fluten und der Dürre. Das änderte sich erst, als ein Pharao die vielen Siedlungen zu einem großen Königreich vereinte. Plötzlich schafften es die Menschen, zusammenzuarbeiten. Als der Pharao befahl, baut einen hohen Deich, strömten Arbeiter aus ganz Ägypten zusammen und packten mit an. Als er anordnete, hebt ein großes Wasserbecken aus, waren sofort genug Leute zur Stelle. Wenn jetzt eine Flut kam, zerstörte sie die Dörfer nicht mehr. Und wenn eine Dürre einsetzte, hatten die Bauern trotzdem ausreichend Wasser für ihre Felder.